Am 15. November hielt der TVRK-Vertreter auf der Sitzung der 3. Kommission der 71. UNO-Vollversammlung eine Rede. In der Rede wies er die von der EU und Japan vorgelegte Resolution über die Menschenrechtslage der TVRK AC.371L.23 entschieden zurück. Er betonte, die Behauptungen gegen die TVRK, die die Resolution beinhalte, seien von A bis Z Lügen, die die südkoreanische Präsidentin auf der Grundlage der Meinung einer Schamanin, dass die TVRK in 2 Jahren zugrunde gehe, durch die Aufhetzung der Flüchtlinge aus dem Norden, dem Aufschaum der Menschheit, die nach ihren verbrecherischen Taten die Flucht ergriffen hätten, erfunden habe, er fuhr fort. In dieser Hinsicht sind das in der Welt beispiellose Menschenrechtsbüro, das im Vorjahr in Seoul gegründet wurde, und die Hervorhebung der Atom- und Raketenfrage auf der jüngsten UNO-Menschenrechtssitzungen, die mit Menschenrechten nichts zu tun hat, die Ergebnisse der auf die Schamanin gestützten Politik. Das bedeutet, dass auch die UNO-Menschenrechtsorganisationen durch die auf die Schamanin gestützte Politik Südkoreas betrogen worden sind. Worauf die ganze Welt ihre erstrangige Aufmerksamkeit richten und berichten soll, ist die schlimmste Verletzung der Menschenrechte in den USA, im Westen und insbesondere in Südkorea. Die EU und Japan, Hauptinitiatoren der sogenannten Resolution, haben kein Recht, von der Menschenrechtsfrage anderer Länder zu reden. Die Regierung der TVRK wünscht den echten Dialog und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte der Welt. Aber gegen Konfrontation und Druck zur Erdrosselung der Gesellschaftsordnung der TVRK wird sie bis zum letzten hart vorgehen. Unter den Bedingungen, dass die feindseligen Handlungen gegen die TVRK unter dem Vorwand der Menschenrechtsfrage über die Grenze hinaus eskaliert werden, wird sie dementsprechend alle Maßnahmen ergreifen. Sowohl die Resolution zwangsweise angenommen sein wird, ist es jedem klar, dass es keine einstimmige Vereinbarung bedeutet. Nach wie vor bleibt unser Standpunkt unverändert. Die Resolutionen des UNO-Menschenrechtsrates und der 3. Kommission der UNO-Vollversammlung gegen die Republik weder anzuerkennen noch anzunehmen, betonte der TVRK-Vertreter.